Siebentes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Als ich aus dem Kaukasus nach Russland zurückversetzt wurde, fing der Major an, hatten wir einen Oberst, der ein urfidiler Herr und ein ausgezeichneter Soldat war. Er besaß sogar einen goldenen Ehrensäbel. Unter ihm machte ich Anno 48 den ungarischen Feldzug mit. In einer Nacht mussten damals Freiwillige vorgeschickt werden, als wir gerade beim Wein saßen. Der Oberst fragte, wie viel haben sich denn gemeldet? 110, antwortete der Adjutant. Oho, meinte der Oberst und legte die Karten hin, denn er hatte sich eben ans Präferenzspiel gemacht. Das ist ein bisschen viel, sind gar keine Hasenfüße darunter. Nein, erwiderte der Adjutant. Na, meint der Oberst. Trommelt mal die Kerls zusammen. Das geschieht. Nun, fängt der Oberst an, machen wir mal die Probe aufs Exempel. Wer ist der Tapferste? Wer gilt als Obmann? Man nennt ihm irgendeinen Ivanov oder Sergejew. Schafft ihn mir her. Bist du der Obmann? Zu Befehl, euer Hochwohlgeboren. Bist du nicht feige? Nein, euer Hochwohlgeboren. Nicht ein bisschen? Ganz und gar nicht, euer Hochwohlgeboren. Wirklich nicht. Nein. Nun, wenn du nicht feige bist, so zupf mich am Bart. Der Soldat steht da und rührt sich nicht und wagt's nicht. Man ruft einen zweiten, dieselbe Geschichte. Einen dritten, vierten, fünften, einen zehnten. Keiner wagt's. Alle erwiesen sich als Feiglinge. Ach, allen dieser und jener. Das war ein Spaß, rief Abchilla hoch erfreut. Wenn du nicht feige bist, ey, so zupf ich am Bart. Das ist famos. Hauptmann, alter Freund, lass dich mal vom Lehrer in Arwa am Bart zupfen. Mit Vergnügen, sagte der Hauptmann. Prepotenski weigerte sich, aber da fing man so bösartig über seine Feigheit zu spotten an, dass er ja sagen musste. Herr Pchiller stellte einen Stuhl in die Mitte des Zimmers. Der Hauptmann Baudaunia setzte sich darauf und stemmte die Arme in die Hüften. Um ihn herum standen der Polizeichef, Zachary, der Bürgermeister und der Major. Der Lehrer pustete, trümpfte und schüttelte sich, schlug bald die Augen schüchtern nieder und riss sie bald weit auf, machte einen Schritt vorwärts und trat wieder zurück. Also, bist du doch ein Feigling, sagte Pchiller. Aber denk mal nach, Schafskopf, wovor fürchtest du dich denn eigentlich? Es ist ja zum Lachen. Van Arwa dachte nach, wurde aber davon nur noch schwächer. Babadaunia jedoch saß da wie ein Götzenbild, fühlte sich als Seele der Gesellschaft und freute sich über die neue Überraschung, die er im Schilde führte. Du bist ein Feigling, mein Bester, ein ganz elendiger Feigling, flüsterte Abchiller dem Lehrer ins Ohr. Das geht doch nicht. Die Gäste warten, bemerkte der Major. Prepotenski zeigte mit dem Finger auf den Polizeichef und sagte, ich will lieber wohin Wasiljewitsch am Bart zupfen. Nein, mich sollst du zupfen, erklärte der Hauptmann mit sehr ernstem Gesicht. Feigling, Feigling, flüsterte es wieder von allen Seiten. Van Arwa hört es, kalter Schweiß läuft ihm übers Gesicht. Es kribbelt ihn am ganzen Körper. Die Angst packt ihn, wie eine unerträgliche, lähmende, quälende Krankheit. Sein Ausdruck bekommt etwas Starres, Schreckliches. Abchiller, der ihn genau beobachtete, hatte das zuerst bemerkt. Als er die Augen des Lehrers aufflammen sah, gab er dem Polizeichef ein Zeichen, etwas zur Seite zu treten. Den Vater Zakaria aber nahm er ganz einfach beim Ärmel, zog ihn zurück und sagte, »Steht nicht zu dich bei ihm, Vater Zakaria! Seht ihr nicht? Er träumt!« Van Arwa tat einen Schritt vorwärts, noch einen zweiten. Die zitternde Hand des Feiglings gerät in Bewegung. Sie hebt sich langsam, bewegt sich vorwärts, aber nicht nach dem Barte des Hauptmanns, sondern geradewegs nach dem Gesichte des Polizeichefs. »Der Teufel mag wissen, was in dem Kerl vorgeht«, rief Abchiller und winkte dem Polizeichef noch einmal zu. »Geh lieber fort«, sollte das heißen. Siehst du nicht, dass der Mann von Sinnen ist? Diesem Augenblick jedoch hatte Prepotenski die Augen zugekniffen, ganz von Ferne den Schnurrbartbau Daunias gestreift, sofort stieß der Hauptmann ein grimmiges Knurren aus und fing dann an, laut zu bellen. Das war dem armen Vanarva zu viel. Er schrie wild auf, stürzte sich wie ein Panther auf den Polizeichef und schlug sinnlos um sich. Hierauf war niemand gefasst. Der Effekt war großartig. Die umgestürzte Lampe des aufflammenden Petroleum, die wild flüchtenden Gäste, das Entsetzen des Polizeichefs, das Geheul Vanarvas, der in einem Winkel sich mit wütenden Schlägen vor dem Gespenst, das ihn packen wollte, zu schützen suchte. Alles machte eine Fortsetzung des Festes unmöglich. Die Petersburger Dame verabschiedete sich und Prepotenski, der alle Ein- und Ausgänge im Hause des Postmeisters sehr gut kannte, benutzte diesen Augenblick, um in den Korridor und ins Büro zu schlüpfen, wo er sich hinter einen Schrank verkroch. Ende des 7. Kapitels, gelesen von Schalkmar.